Aus Anlass des 63. Jahrestages des großen Sieges der TVRK im Vaterländischen Befreiungskrieg berichtete die russische Nachrichtenagentur TV Russ über die unsterblichen Verdienste von Präsidentin Kim Il-sung um den Sieg im Krieg. Die Nachrichtenagentur betonte, im Koreakrieg habe der US-Imperialismus die erste große Niederlage in seiner mehr als 100-jährigen blutigen Aggressionsgeschichte erlitten. Der Sieg des koreanischen Volkes sei der weisen Führung vom hervorragenden Militärstrategen und des siegreichen eisernen Heerführer Kim Il-sung zu verdanken.